Bauarbeiten auf der Straße. Unbefestigte Stelle. Dort fiel er in ein Loch. Er wurde erst Stunden später gefunden und starb im Krankenhaus. Der Dichter und sein plötzlicher Tod. Er ging viel zu früh. Ich höre Istanbul mit geschlossenen Augen. Orhan Veli Kanık.